Es hatte ein bisschen was von Hochzeit. Vorne sitzt ein Paar, das sein künftiges Zusammenleben besiegelt. Die Gäste sind ergriffen, eine Musikkapelle spielt. Auch wenn es hier in Aachen heute nicht um einen Ehevertrag, sondern um die Erneuerung eines längst bestehenden Freundschaftsbündnisses ging, es war ein historischer Moment, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel gleich zu Beginn ihrer Rede betonte. Angesichts der langen Epoche von Rivalität und Kriegen zwischen unseren Ländern ist es nicht selbstverständlich, dass wir heute so zusammenkommen. Mittlerweile, 74 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, müsse man für solche Freundschaften und vor allem für das einzigartige Friedensprojekt Europa wieder offensiv werben. Weltweit gerät der Multilateralismus unter Druck, ob in der Klimazusammenarbeit, im Welthandel, in der Akzeptanz der internationalen Institutionen bis hin zu den Vereinten Nationen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Merkel nach der Unterzeichnung des Vertrags freundschaftlich auf die Wange küsste, sagte: Entre l'Allemagne et la France, c'est aujourd'hui par ce traité. In Zeiten von Brexit und dem Erstarken nationalistischer Bewegungen in Europa rücken Frankreich und Deutschland noch enger zusammen. Nous construisons une nouvelle étape. Das soll ein Vorbild für Europa sein. Beaucoup de ce qui est inscrit là. Vieles, was in dem Vertrag stehe, sei vor einigen Jahren noch unmöglich gewesen, so Macron. Als Beispiel wies er auf die gemeinsame Verteidigungspolitik hin. In dem Abkommen verpflichten sich beide Länder, im Falle eines Angriffs für den anderen einzustehen, auch militärisch. Macron setzt sich schon seit längerem dafür ein, eine gemeinsame europäische Armee zu schaffen. Lange war Deutschland hier zögerlich. Heute sprach sich auch Merkel dafür aus. Daneben enthält der Vertrag viele Punkte, die künftig vor allem das Zusammenleben in den Grenzregionen erleichtern sollen. Außerdem sollen Schul- und Universitätsabschlüsse gegenseitig akzeptiert und die wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinfacht werden. In Richtung der Europaskeptiker und Nationalisten, die eine europäische Bevormundung kritisieren, sagte Macron: Europa sei ein grundlegend demokratisches Projekt, an dem alle Mitglieder jeden Tag mitarbeiten, um es immer wieder weiterzuentwickeln. Überhaupt war die heutige Veranstaltung keine rein deutsch-französische Feier, sondern eine europäische. Das machten nicht nur EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannes mit ihrer Anwesenheit deutlich. Auch der Vertrag selbst soll als Impuls für ein engeres Zusammenrücken der europäischen Nationen verstanden werden. EU-Ratschef Donald Tusk sagte, im Osten der EU gäbe es hunderte Orte, an denen der europäische Geist spürbar sei. Nicht nur Frankreich und Deutschland bräuchten ein starkes Europa, sondern auch Polen, Litauen, Tschechien oder Bulgarien. Und so bleibt letztlich das, was in einer Freundschaft stets gilt. Sie muss gepflegt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute versprochen, das zu tun. Ich möchte mich jedenfalls hier verpflichten, und das für die gesamte Bundesregierung, dass wir dies mit voller Kraft und mit ganzem Herzen tun werden. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.